Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Soundcheck-Revue mit Live-Aufnahmen von Nina Simone. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone. Someday, 'cause the sun's gonna gonna shine in my back door someday. Cause the sun's gonna shine in my back door someday. Cause the sun's gonna shine in my back door someday. Oh boy. Cause the sun's gonna shine in my back door someday. Nina Simone Gesang und Klavier, Al Shackman Gitarre, Bobby Hamilton Schlagzeug und Chris White Kontrabass. Trouble in Mind heißt die Nummer, die gerade zu hören war, mitgeschnitten beim Newport Jazz Festival am 30. Juni 1960. Nina Simone hatte erst einen Charts-Erfolg gehabt, I Love You Porgy. Direkt vor ihrem Auftritt beim Festival hatte Duke Ellington mit seiner Big Band einen fantastischen Set gespielt. Der Mitschnitt von Nina Simones Auftritt beim Newport Jazz Festival 1960 war bereits das zweite Live-Album in Nina Simones kurzer Plattenkarriere. Nina Simone at Newport war nämlich erst Nina Simones dritte LP. Und weil so viele wunderbare Live-Aufnahmen von Nina Simone existieren, gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk ausschließlich Konzertausschnitte mit Nina Simone. Wir befinden uns jetzt in der New Yorker Carnegie Hall in Manhattan. Es ist der 12. Mai 1963. Sorrow, now she sleeps.

her brown glory. She thinks her brown body has no glory. If she could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. Yes, she would know. But there are no palm trees in the street. No palm trees in the street. And dishwater gives back no images. He does not know her beauty. She thinks her brown body has no glory. Could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. Yes, she would know. Yes, she would know. But there are no palm trees in the street. No palm trees in the street. And dishwater gives back no image. Images heißt das Lied, das Nina Simone gerade gesungen hat. Die Melodie ist von ihr, der Text wurde von W. Cuney geschrieben. Porträtiert wird eine Afroamerikanerin, die keine Vorstellung davon hat, dass sie wundervoll und schön ist. Wenn sie sich unter Palmen tanzen sehen könnte, ihr Bild wiedergespiegelt im Fluss, dann würde sie ihre Schönheit erkennen. Aber in der Straße, in der sie wohnt, gibt's keine Palmen und das Spülwasser im Bassin taugt nicht als Spiegel. Das Lied, das Nina Simone davor sang, ist natürlich von Brecht, Weil und Blitzstein. Der Song der Piraten-Jenny aus der Drei-Groschen-Oper. In der beunruhigenden Neuinszenierung Nina Simones ist nicht mehr London der Ort der Handlung, sondern irgendeine Hafenstadt im Süden der USA, beziehungsweise ein Hotel dort. Nina Simone spielt die Rolle des geknechteten Zimmermädchens, das aber gleichzeitig die Macht hat, wen sie auch will, zu töten. Unterstützung erhält sie von denen, die mit dem schwarzen Frachter gelandet sind. In Nina Simones Interpretation klingt der Song wie die Geschichte der Abrechnung mit den Unterdrückern und Rassisten seit Sklaverei Beginn. Veröffentlicht wurde diese Live-Version aus der Carnegie Hall 1964 auf dem Nina Simone-Album In Concert. Eine ganze Reihe anderer Songs dieses Albums beschäftigte sich ebenfalls ganz explizit mit dem Rassismus in den USA. Vermutlich Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre wurde die nächste Nummer aufgenommen. Erstmalig erschien sie Anfang der 70er Jahre bei einer Firma von Ex-Ehemann Andy Stroud. Live at Berkeley heißt das Album. You know Richie Havens? Yes, you know Richie Havens. All right, we're going to do one of his tunes now. No opportunity necessary, no experience needed for Berkeley. Okay. Thank you. Simone mit einem Ritchie Havens Song, No Opportunity Necessary. Im Original, veröffentlicht Anfang 1968 auf Ritchie Havens zweitem Album Something Else Again. Der Song inspirierte wenig später auch junge Musiker aus England zu einer Coverversion. Die Band Yes veröffentlichte ihre Fassung 1970 auf ihrem zweiten Album Time and a World. Nina Simones Coverversion wurde in Berkeley, Kalifornien mitgeschnitten, vermutlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Nach der Veröffentlichung eines weiteren Live-Albums 1974 verließ Nina Simone die USA, enttäuscht, wie sie es einmal formulierte, von Amerikanern, dem weißen Mann, Männern, Plattenfirmen und Veranstaltern. Probleme wegen angeblicher oder tatsächlicher Steuerhinterziehung waren ein anderer Grund. Nina Simone lebte eine Zeit lang auf Barbados, in dem ersten unabhängigen afrikanischen Staat Liberia und in der Schweiz. Erst nach 4 Jahren erschien wieder eine neue Studio-LP von Nina Simone, Baltimore. Der Titelsong von Randy Newman kam sogar in die Charts. Der zwischenzeitliche Erfolg konnte schwerste Depressionen nicht verhindern, aber Nina Simone überlebte. Um Nina Simone geht's auch heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Hier sind 2 Live-Aufnahmen aus den 80er und 90er Jahren. 2 love songs. One of them is called If You Knew. If you knew how I missed you. You would not stay away today. Don't you know how I love you? Stay here, my dear, with me. I can't go on without you. Your love is all I'm living. of all things about you. Your heart, your soul, my love. I need you here beside me. Forever and a day, when no one dare be touch me, love you. She go home. Sea lion, sea lion woman. Sea lion, sea lion woman. Sea lion, sea lion woman. Sea lion, dressed in white. Sea lion, sleep all day. Sea lion, ball all night. Sea lion, I can't hear you. Sea lion, I can't hear you. Sea lion, sea lion woman. Sea lion, dressed in black. Sea lion, sleep all day. Sea lion, on her back. Sea lion. Woman, sea lion, dressed in red, sea lion, wear a rag, sea lion, on her head, sea lion. The word is sea lion, sea lion, sea lion woman, sea lion, sea lion woman, sea lion, dressed in red, sea lion, wear a rag, sea lion, on her head, sea lion, wiggle, wiggle, sea lion, purr like a cat, sea lion, wink at a man, sea lion. Break his days, make him love her, sea lion. Shoot, fly away, sea lion woman, sea lion. Dressed in black, sea lion. Sleep all day, sea lion. On her back, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Dressed in brown, sea lion. Watch out, fellas, sea lion. She gonna get down, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Dressed in gray, sea lion. Watch out, you do it, sea lion. Every day, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Dressed in blue, sea lion. Watch out, fellas, sea lion. Gonna get you, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Dressed in green, sea lion. Wear silk stockings, sea lion. Golden seams, sea lion. Sea lion. Sea lion woman, sea lion. She drink coffee, sea lion. Nina Simone beim Montreux Jazz Festival am 13. Juli 1990 mit Sea Line Woman. Und davor gab es einen Ausschnitt aus einem Gig im Londoner Jazzclub Ronnie Scott's vom 17. November 1984. If You Knew heißt der Song, der aus diesem Konzert zu hören war. Live at Ronnie Scott's erschien erst 3 Jahre nach den Aufnahmen, vermutlich weil der Name Nina Simone wieder verkaufsträchtig geworden war. 1987 wurde ihre 58er-Version des Sinatra-Hits My Baby Just Cares About Me als Musik zu einem Parfüm-TV-Werbespot verwendet. Daraufhin kam die Nummer tatsächlich in die Charts. Tantiemen aus dem Verkauf der Single bekam Nina Simone allerdings nicht. Sie hatte am Anfang ihrer Karriere alle Rechte an den Songinterpretationen ihres ersten Albums an ihre Plattenfirma Bethlehem Records verkauft, für eine anscheinend eher unerhebliche Summe. Immerhin erlangte Nina Simone 1995 durch ein Gerichtsurteil die Rechte an 52 Aufnahmen zurück, die eine Firma namens San Juan Music bis dahin ausgebeutet hatte. Hier ist Nina Simone mit dem Gospel-Traditional Cinnamon. Wir befinden uns im Club Cellar Door in Washington D.C. an irgendeinem Abend im Jahr 1965. Where you gonna run to? Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day. Run to the river, it'll be boiling. To the sea, it'll be boiling. Run to the sea, it'll be boiling. All on that day. Run to the Lord, please hide me. Run to the Lord. Run to the Lord. He's had me all on that day. Run to the devil, he'll be waiting. Going home with this one. All on that day. Be here through Saturday night. We expect to see you some more. Thank you for being such a beautiful audience. Of course, the room helps. It's a lovely room. I say, Lord, hear me praying, Lord. Me praying, Lord, keep me praying all on that day. So I run to the devil, he was waiting. I run to the devil, he was waiting. I run to the devil, he was waiting all on that day. Thank you. coming, you better start praying. Better start praying. Better start praying. Come on that day. Look unto the river to be balling you run to the sea now. It'll be balling you run to sea. It'll be balling all on that day. But the sea crying out, I can't hide you, the sea crying out. I can't hide you, the sea crying out. I can't hide you, child, all on that day. I see you rock. I need you, rock. He's hiding me out. He's hiding me tight, all on that day. Oh, but the Lord said, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you all that day. So I ran to the Lord to say, Lord, hide me. Can't you see me down here by myself? All by myself. I don't belong here. I don't belong there, Lord. Please don't leave me down here by myself, Lord. All on that day, Lord says, I can't hide you, Nina. Where were you when you ought to been praying? I say, Lord, don't leave me. I say, Lord, don't leave me. So I ran to the devil. He was waiting. As usual, he was waiting. He was waiting for me. Do me in again, Lord. Devil was waiting for me. Soundcheck-Stunden mit Live-Aufnahmen von Nina Simone gehen so langsam zu Ende. Das war gerade die Schlussnummer eines Konzerts von Nina Simone im Club Cellar Door in Washington D.C. anno 1965. Nina Simone trat bis kurz vor ihrem Tod 2003 live auf. Sie starb im Alter von 70 Jahren am 21. April 2003 in Frankreich, wo sie seit 1992 gelebt hatte. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch einmal Nina Simone mit einem Spiritual Sandy Wine, mitgeschnitten am 28. Juli 1973 in der Philharmonic Hall in New York. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank und hier ist Nina Simone mit Sandy Wine. I charge to keep I have a God to glorify. I never doubt